Deutschlandfunk Interview. Als Le Grand Oral, die große mündliche Prüfung, bezeichnet man es in Frankreich, wenn Spitzen der Politik ausgiebige Pressekonferenzen halten. Nach monatelangen Bürgerprotesten und einer großen Bürgerdebatte hatte Emmanuel Macron gestern in den Élysée-Palast geladen. Ein paar Maßnahmen, Steuersenkungen, Entlastungen für Rentner, vielleicht die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die Schließung der Elite-Hochschule ENA, die Macron, der Präsident, durch etwas Besseres ersetzen möchte. Professor Jürgen Ritte ist Literaturwissenschaftler und Publizist, lebt und lehrt seit Jahrzehnten in Paris. Jetzt dort sind wir mit ihm verbunden. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Ritte, beginnen wir mit der ENA. Wofür steht diese nationale Verwaltungshochschule und ihre Absolventen? Das ist École Nationale d'Administration, also Nationale Verwaltungshochschule. Und das ist eine Hochschule, die im Grunde genommen eine Hyperhochschule ist, denn die meisten Absolventen haben vorher schon eine ganz andere Universität absolviert und gehen dann 2 Jahre in diese Hochschule, die die hohen Staatsbeamten ausbilden soll. Das war der Gründungsauftrag im Jahre 1946, als de Gaulle enttäuscht vom Verhalten der französischen hohen Beamten unter deutscher Besatzung, das heißt, sie waren nicht sehr republikanisch eingestellt, dachte, man müsse die hohen Beamten Frankreichs gezielt auf ihr Amt vorbereiten. Und das war der Sinn der ENA, die im Grunde genommen nur ein 2-jähriger Zyklus ist, also eine Art langer Stage, ein langes Praktikum, das auch in der Tat ein halbes Jahr Arbeit in einer Präfektur mit einschließt, wo man sozusagen der Transmissionsriemen der Regierung ist. Was bedeutet es, wenn die jetzt aufgelöst werden soll? Das heißt, dass Frankreich den Ort verliert, an dem alle Staatseliten ausgebildet werden. Macron selber ist Absolvent dieser Hochschule. Die vergangenen Präsidenten bis auf Mitterrand und Sarkozy waren es auch. Und viele Minister sind es. Das heißt, es wird ein ganz neues Konzept aufgestellt werden müssen, wie man in Zukunft hohe Beamte rekrutieren will. Und das ist eine große Aufgabe. Und Macron ist nicht der erste Präsident, der versucht, diese Hochschule loszuwerden. Einer, der etwas breitere Schultern hatte, François Mitterrand, hat es auch probiert. Der Erfolg war, dass die ENA sich in einer Art Zellteilung gleich verdoppelt hat. Man hat eine neue aufgebaut in Straßburg, um die europäische Dimension der französischen Verwaltungswissenschaft zu unterstreichen, sodass die Absolventen jetzt in Paris und in Straßburg studieren und dann in die Präfekturen, in die Provinz gehen. Herr Ritte, schauen wir auf die Pressekonferenz von gestern. Passte Macrons Erzählung zur Krise? Na, davon sind knapp 40% der Franzosen nur überzeugt. Heute Morgen nach den ersten Umfragen. Er hat im Grunde genommen genau das noch einmal gesagt, was er angekündigt hat. Und was er getan hat, war eine sehr geschickte Übung. Die Übung eines geschickten Judokas im Grunde genommen, der die Kraft des Gegners versucht, für den eigenen Schlag, für den eigenen Griff auszunutzen. Denn ein wesentlicher Aspekt der Reform, die er angekündigt hat, betrifft die Institutionen. Reduktion der Menge der Parlamentarier, Reduktion der Menge der Mandate, nur noch 3 Mandate in Zukunft und nicht 5, 6, 7, 8 ein Leben lang aneinander rein, 30% Reduktion des Parlaments, 20% proportionale Wahlbeteiligung, also Verhältniswahlrecht einzuführen. Das sind Ankündigungen, die Macron im Grunde genommen schon vor seiner Präsidentschaft gemacht hat und die er jetzt aufnimmt aus diesen Bürgerbegehren, die er selber organisiert hat, dieser Bürgerbefragung, die er selber organisiert hat. Das heißt, im Grunde genommen, er nimmt den Schwung aus diesen Bewegung der Gilets Jaunes auf, um ihn sozusagen zu verwandeln in das, was er ohnehin schon tun wollte. Und so titelten die Zeitungen heute Morgen hier in Paris auch schon, dass es im Grunde genommen nicht sehr viel Neues unter der Sonne gegeben habe, außer eben diese Ankündigung, die ENA endgültig abzuschaffen und einiger kleinerer Reformen, da würde man sagen kosmetischer Korrekturen an der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wie haben Sie diese Bürgerbefragung oder diese Bürgerdebatte erlebt? Also selber bin ich gar nicht daran beteiligt worden oder beteiligt gewesen, aber sie hat offenbar in der Provinz, und da ist ja auch der Protest am stärksten gewesen, das, was die Franzosen Provinz nennen, das ist alles das, was nicht Paris ist, dort hat sie offenbar doch sehr großen Zulauf bekommen, und die Bürgermeister waren da sehr effiziente Transmissionsriemen. Und Macron dankt den Bürgermeistern jetzt, indem er jetzt ihre Stellungen stärken will und vor allen Dingen die kleinsten Verwaltungseinheiten des Landes, die 2000 Kantone, die 2000 Bezirke, Regierungsbezirke, die wir haben, ausstatten will mit besseren Mitteln und auch mit Beamten, die nicht neu eingestellt werden, sondern die in Paris abgezogen werden. Also es ist doch ein großes Dezentralisierungskonzept hinter diesen Ankündigungen, die Macron gestern getan hat. Gestern, denn der Präsident hatte seine Pressekonferenz hier verschoben wegen der Feuersbrunst auf der Ile de la Cité, passte der Brand der Kathedrale Notre-Dame bildlich zum Lebensgefühl vieler Menschen in Frankreich? Ja, das versuchen einige hinein zu interpretieren. Das ist die große Metapher des Risses, der Zerstörung der französischen Gesellschaft. Und Macron hat es selber auch wieder aufgenommen, am Abend selbst schon des Brandes, indem er dann die Gesellschaft mit der Kathedrale verglichen hat, die jetzt wieder rekonstruiert werden muss. Das ist ein bisschen die Erzählung, die Macron gestern Abend auch unter die Leute bringen wollte. Er sagte, Frankreich, das ist nicht die Addition von ein paar Millionen Franzosen. Das ist ein gemeinsames Projekt. Das ist eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kultur, und er will l'art d'être français, die Kunst, Franzose zu sein, diesen Begriff hat er mehrfach wiederholt in der Pressekonferenz, wieder in den Mittelpunkt der Ausbildung, der Diskurse stellen. Die Franzosen sollen sich wieder als Teil eines gemeinsamen großen Gesellschaftsprojekts fühlen. Und in diesem großen Gesellschaftsprojekt nimmt er einige Fäden wieder auf, die er für die ewigen Fäden Frankreichs hält, also eben eine Politik, die auf sozialen Zusammenhalt setzt. Ob das so überzeugt, weiß man nicht, aber es war literarisch gesehen eine hochinteressante Übung, weil Macron eine neue Erzählung vorschlägt für Frankreich. Und das ist eigentlich, das ist das, was überzeugen muss. Aber ich bin etwas skeptisch, ob es überzeugen wird. Das heißt, neben der Kunst, Franzose zu sein, die Frage, ist die Notwendigkeit, Gelbweste zu sein, gestern geschwunden? Die Notwendigkeit, Gelbweste zu sein, ist in meinen Augen schon seit einigen Wochen geschwunden, denn Macron hatte ja schon vor Weihnachten reagiert und dort schon einige der Maßnahmen angekündigt, vor allen Dingen die Institutionen, die institutionelle Reform betreffend, die aber eigentlich überhört worden sind. Es ging eigentlich immer wieder nur um das Geld. Und da ist er den Gelbwesten damals schon einen Großteil entgegengekommen. Und er kommt es jetzt noch einmal, indem er auch die Indexation, wie er das heißt, also indem er die Anpassung der Renten an die Inflation wieder einführt, zumindest für die kleinen Renten. Das hatte ihm großen Ärger bei den Rentnern eingebracht. Und man darf nicht vergessen, dass die Rentner einen ganz gewaltigen Teil der Gelbwesten in der sogenannten Provinz ausmachen. Professor Jürgen Ritter, Literaturwissenschaftler und Publizist. Dankeschön nach Paris.